Lasst uns zeigen, dass die Hoffnung die Welt ändern kann. Lasst uns kämpfen mit aller Kraft, aber ohne Schwert in der Hand. Lasst uns die aufhalten, die Krieg führen in unserem Namen. Lasst euer Geld verbrennen und frei sein, frei sein. Lasst Liebe und Frieden in diese Welt. Denn das ist das Einzige, was wirklich zählt. Lasst Liebe und Frieden in diese Welt. Denn das ist das Einzige, was wirklich zählt.